Esma, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve salatu ve selamu Resulillah ve alihi ve sahbihi ecmain. Heute Morgen ist mir zu Ohren gekommen, dass der Bruder Ibrahim Abu Naji einige Probleme bekommen hat und dass ihm einige Vorwürfe wohl von der Justiz gemacht werden. Und da geht es wohl unter anderem darum, dass er wohl zum bewaffneten Widerstand aufrufen würde oder dass er Christen wohl beleidigt hätte, weil er sie Kuffar genannt hat. Und ich möchte erstmal eine Sache klarstellen. Es gibt bei uns einige Meinungsverschiedenheiten, wo ich denke, dass er dort seine Emotionen nicht unter Kontrolle hatte und sehr stark übertrieben hat, was den allgemeinen Takfir über alle Führer angeht. Er hat ja mittlerweile schon länger auch den Takfir jetzt über diejenigen, die die Führer nicht zum Käfer erklären, schon lange zurückgenommen, Alhamdulillah. Aber die andere Sache, wie gesagt, das sehen wir anders, weil wir einfach hier differenzieren. Zum Beispiel, es gibt einige Führer, die wir keinesfalls als Kuffar ansehen, wie zum Beispiel auch Erdogan, wie zum Beispiel Omar Bashir aus Sudan oder Sharif Sheikh oder auch Malik Abdullah und andere. Ja, wo wir sagen, hier muss man einfach differenzieren, diese Leute kann man nicht als Kuffar erklären. Wir müssen wirklich differenziert in die Sache reingucken. Es gibt hier Entschuldigungsgründe, es gibt hier Taten, die wir auch falsch sehen können. Es ist allerdings so, dass die Leute, die in diesem Takfir übertreiben, meistens Leute sind, die Religion lieben. Die die Religion lieben, Ungerechtigkeiten sehen und sich dann auch über diese ganze Sache so sehr aufregen. Ja? Aber ich möchte eigentlich meine Worte nicht zu sehr über diese Sache verschwenden. Aber ich möchte trotzdem etwas zu dieser ganzen Sache sagen, zu diesen Vorwürfen, die dem Bruder Ibrahim gemacht werden. Erstmal, was Terrorismus angeht, ich kenne ihn ja auch ziemlich gut,